Der Sportwettbewerb um Prize Osandok wurde am 5. Dezember in der Eissporthalle in Pyongyang eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, die Sportler und Werktätigen teil. Nach der Eröffnungsrede wurde die Fahne des Sportwettbewerbs gehisst. Nach der Veranstaltung gab es ein Eishockeyspiel der Männer zwischen dem Sportclub Daesongsan und dem Sportclub der Pyongyanger Verwaltung für Eisenbahnwesen. Während des Sportwettbewerbs werden an verschiedenen Orten, wie in Pyongyang, Sariwon und Samjiwon, die Spiele in Fußball, Eishockey, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf, Shorttrack und Skifahren ausgetragen.